Thymian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes, ein schönes Wochenende. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid und wir telefonieren heute Abend wieder frei und offen. Das heißt, wir haben eine offene Themennacht, eine freie Talkshow. Zu jedem Thema könnt ihr mich erreichen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Pia ist die erste, ist meine erste heute Nacht. Hallo Pia, 36 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Ich grüße dich herzlich. Was ist dein Thema? Ja, folgendes Thema. Also ich hatte gestern Abend ein Blind Date. Das habe ich übers Internet gemacht. Mhm. Und war auch nicht mein erstes. Ich fürchte aber langsam, das könnte mein letztes gewesen sein. Warum? Was ist passiert gestern? Ja, ja, halt, also, kleine Vorgeschichte erstmal. Internet, du hast jemanden irgendwie beim Chatten oder so kennengelernt? Nein, chatten tue ich nicht. Also ich hatte mal vor Monaten da so eine Kontaktanzeige gemacht. Ach so, ah ja. Genau. Hattet ihr dann vorher dann telefoniert schon, oder? Ja, sehr ausgiebig, schon seit einigen Wochen. Und bei mir kam immer was dazwischen und Urlaub und so weiter. Und dann haben wir uns gestern also endlich getroffen. Und er war hingegen aller anderen vorangegangenen Blind Dates wirklich nicht vorab von vornherein, also eine Nullnummer, sage ich mal, sondern man hätte sagen können, ein weiteres Treffen ist nicht unbedingt ausgeschlossen. Aha, also als du ihn gesehen hast, hast du gedacht, nicht schlecht. Na, ich bin nicht immer sofort so begeistert, aber zumindest, ich habe ja schon kaum noch Ansprüche und habe mich schon gefreut, dass ich nicht gleich schreiend weglaufen musste. Wie es dir sonst schon passiert ist. Genau. Aha, aha. Also er rangierte so im Bereich des Passablen, sagen wir es mal so. Und, korrekt. Und am Telefon war er auch ganz nett. Ja, sehr nett, ja. Aber? Eher von der ruhigen Sorte. Von der ruhigen. Wie alt? 38, also 38. Das Alter passte auch. Gutes, reifes Alter, ne? Ganz genau. Gestandener Mann. Ja. Ja, und auch der Abend verlief sehr locker und nett und er war auch ganz angetan. Wo wart ihr? Ja, wir waren hier, er kommt aus der gleichen Stadt und wir haben uns in so einem Café getroffen. In einem Café. Mhm. Und waren was trinken, ja. Also ganz unverfänglich. Mhm. Ich habe ja da schon meine Erfahrungen. Ja. Und auf jeden Fall haben wir uns dann hinterher auch ganz normal verabschiedet und, ach nein, während des Gesprächs, genau, das ist ja jetzt der Haken, machte er so eine Andeutung, also ich bin ja Polizeibeamtin und das wusste er auch, das fand er wohl auch ganz prickelnd und witzig. Und es kam dann im Gespräch, kamen wir dann auf einen Namen eines Kollegen, den er auch kannte. Und er wollte aber nicht damit rausdrücken, woher. Und ich habe dann nicht locker gelassen und habe gebohrt, aber es war nichts rauszuholen. Bin dann auch irgendwie in eine ganz falsche Richtung, habe ich dann gedacht. Also ich habe dann eher schon gedacht, der Kollege hätte was auf dem Kerbholz oder so, weil er eben so einen ganz harmlosen Eindruck machte. Und dann schrieb er. War es umgekehrt, was? Und dann schrieb er mir doch tatsächlich heute Morgen eine E-Mail und also ich wäre fast vom Hocker gefallen, also unglaublich. Also er schrieb dann, dass er mir das jetzt lieber schreibt, weil er denkt sich, das kann ich ja eh rausfinden und so. Ich hatte aber gar nicht vor, den zu überprüfen, weil eigentlich, wie gesagt, er machte so einen harmlosen Eindruck. Ja. Und er schrieb dann, dass er schon also einen Banküberfall hinter sich hat und ja genau und eben ich dachte auch erst vielleicht nur so ein Internetspinner, vielleicht wird er sich wichtig tun, aber es kam also hinter alles sehr, sehr glaubwürdig rüber und eben auch so ein Bundeswehrdepot überfallen hat. Also mehrfach. Genau, und hinterher kam sogar raus, das waren sogar schon, also ich habe dann natürlich nochmal eine E-Mail zurückgeschrieben und heute Abend haben wir auch nochmal ausgiebig telefoniert. Und er will halt dafür nicht mehr verurteilt werden, er hätte schon genug gelitten und er hat also 4 Jahre gesessen für 5 Banküberfälle. Und 5 Banküberfälle? 5 Banküberfälle. Sagen also keine Kleinigkeiten, ne? Finde ich auch nicht, nein. Und er ist eben, er kommt eben eigentlich, also er kommt eben wirklich nicht aus, sag ich mal, asozialen Verhältnissen. Er hat also auch studiert, zwar nicht zu Ende, eben durch den Knast hinterher ging das ja nicht mehr. Er wollte sich also so ein bisschen sein Studium mit diesen Überfällen finanzieren. Hat dich das jetzt, diese Information, die du jetzt erhalten hast, schon auf Distanz gebracht zu dem Mann? Ja, muss ich zugeben. Ja, auch der Mann ist entzaubert und enterotisiert, kann man soweit auch sagen. Also Erotik ist noch gar nicht aufgekommen, soweit war ich noch nicht. Aber ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich mich da verhalten soll. Mhm. Also erst dachte ich irgendwie... Wie lange ist er denn jetzt draußen? Also seit 8 Jahren. Er hat 4 Jahre gesessen. Mhm. Er hat sogar einem ins Bein geschossen. Also, also ich habe dann auch noch davon abhängig gemacht, ob ich mich nochmal mit dem treffe, ob Menschen zu Schulden, zu Schaden gekommen sind. Mhm. Er meinte dann eben, ja gut, also im Affekt dann eben, hat da jemand. Aber er ist seit 8 Jahren draußen und seit 8 Jahren hat er sich bewährt. Und ja, er arbeitet ganz normal in so einer Computerfirma und so weiter. Und Ich meine, das ist natürlich jetzt schon so eine zweischneidige Geschichte. Ja, einerseits kann ich verstehen, dass man da erstmal so ein bisschen gebremst ist oder auch vielleicht sogar schockiert ist, wenn man das hört, wenn man auch die einzelnen Taten erfährt. Andererseits sollte man ja jedem Menschen auch eine Chance geben. Und wenn er seit 8 Jahren ordentlich lebt, ist das was ja... Was ich natürlich jetzt auch nur so glauben kann, wie er es mir sagt, aber ich glaube es einfach mal. Mhm. Ich habe ja den Rest auch geglaubt. Er ist ja auch offen und ehrlich, das muss man ihm ja auch anerkennen. Aber wichtig ist ja auch, wie er... Entschuldigung. Wichtig ist ja auch, wie er zu den Taten steht. Sagt er aus seiner heutigen Warte heraus, es war wirklich Mist, den ich da gebaut habe. Es waren Jugendsünden und ich bereue es sehr. Ja, er war ja schon... Erstmal finde ich, er war nicht mehr so jung, er war 26, als er das gemacht hat. Mhm. Und außerdem habe ich ihn natürlich auch sofort gefragt, wie er heute dazu steht, warum er das, ob er das nochmal machen würde, wenn er nochmal die Chance hätte und warum er es nicht mehr machen würde. Also er wird es nicht mehr tun und natürlich steht immer im Vordergrund, da kann mir auch einer erzählen, was er will, immer im Vordergrund die eigene Strafe, die er abzusitzen hätte. Mhm. Also die schreckt ja immer ab und in zweiter Instanz schreckt dann erstmal ab, was er den anderen angetan hat. Und das heißt, du bist von seinem moralischen Standpunkt nicht so sehr überzeugt. Doch, das hat er sogar selbst zugegeben, das kann mir auch niemand könnte mir das auch jemals erzählen, dass das anders ist. Also er sagt natürlich selber, er sieht ein, das war unter seinem Niveau und natürlich lohnt sich sowas nie und er wollte sich auch mehr so profilieren und hatte früher Komplexe und so weiter. Also meine Feststellung, dahinter steckt folgende Frage. Würde er es nicht wieder tun, weil er letztendlich Angst vor den Folgen hat, oder würde er es nicht wieder tun, weil er es wirklich moralisch ablehnt? Ja, beides sagt er. Na gut, und überzeugend für dich? Ja, wobei ich auch, wie gesagt, nach wie vor das so sehe und er hat auch nicht abgestritten, dass der Hauptgrund natürlich ganz klar wäre, dieses im Knast sitzen und dann mit so vielen, sag ich mal, das hat ihn auch am meisten getroffen wohl, ganz klar, diese Strafe dann mit irgendwelchen Leuten, mit denen er privat nie was zu tun hätte, da abzusitzen. So, Pia, jetzt ist die Frage, kann ich mir gut vorstellen bei dir, wie soll ich weiter vorgehen? Genau. Das darfst du mir jetzt sagen. Ja, ich finde schon, dass du dem Mann eine Chance geben solltest. Ja, finde ich schon. Ja. Also damit will ich nicht schönreden, was er gemacht hat, um Gottes Willen. Wirklich nicht. Nee, klar. Aber er hat seine Strafe abgesessen und er bereut es und er führt seit 8 Jahren ein ordentliches Leben. So. Ja. Und ich finde, darauf aufbauen sollte man einem Menschen schon eine neue Chance geben. Ganz kurz nochmal eben, weil ich früher immer dachte, einmal kriminelle Energie in sich, immer kriminelle Kann man nicht so sagen. Nee, kann man nicht so sagen. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Was anderes wäre es jetzt für mich, wenn er wirklich, sagen wir mal, gewalttätig Frauen gegenüber zum Beispiel gewesen wäre und früher Frauen vergewaltigt hat, dann hätte ich immer die Angst, das käme irgendwann wieder durch. Ja. Also ich meine, du musst ihn ja nicht gleich heiraten, du musst dich vielleicht mit ihm deine Rente planen. Lern ihn doch einfach noch ein bisschen mehr kennen und taste ihn immer so ab, wie glaubwürdig er auch ist. Ne? Bisher waren das ja noch nicht so dolle Chancen, die du hattest, ihn zu beleuchten und zu durchschauen auch. Mhm. Bleib mal dran. Also wenn dein Herz dir das auch, dass dein Herz auch ja sagt, aber nur aufgrund dieser Informationen wegzugehen, finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Ja, wenn du ihn ansonsten ganz nett und okay findest. Ja, dann mich ja beruhigt, dann mache ich das so. Mach das mal so, Pia. Alles klar, vielen Dank. Alles Gute, auf Wiedersehen. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Heute Nacht, wie immer montags, eine freie Themennacht. Morgen, jetzt schon mal unser Hinweis, mein Hinweis darauf, haben wir ein Thema. Und das Thema morgen heißt Mein größter Irrtum. Was war euer größter Irrtum bisher in eurem Leben? Aber heute können wir über alles reden. Die Faxnummer sage ich euch auch nochmal. 0800 5678 110. Yvonne ist da und Yvonne ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Yvonne, um was geht's? Um was geht's? Ja, also ich habe einen Freund, Verlobten, seit 6 Jahren und als Weiberball vor 2 Wochen habe ich mich halt in jemanden, sagen wir mal, unsterblich verliebt, mit dem ich jetzt eine sexuelle Beziehung habe. Und ich weiß nicht, wie ich das meinem Freund jetzt, sagen wir mal, beispielen soll. Das Schöne daran ist ja, wenn ich mit meinem Freund ins Bett gehe, ist keinerlei Gefühl da. Gehe ich aber mit meinem Lover, sage ich jetzt mal, ins Bett, da ist viel mehr Gefühl da, als würde ich diesen jemanden schon mein ganzes Leben lang kennen. Also ich fühle mich da richtig geborgen und also... 6 Jahre Beziehung. Ja. 6 Jahre Beziehung, aber tote Hose im Bett. Tote Hose im Bett, genau. Wie lange schon? Gut, seit dreieinhalb Jahren. Seit dreieinhalb Jahren schon? Ja. Tote Hose im Bett heißt, dass ihr nur äußerst selten und dann sehr routiniert miteinander schlaft? Ja, genau. Also ich meine, ich kann das jetzt offen sagen, für mich ist das einfach immer so, sagen wir mal, dreimal drüber rutschen, dann war es das schon wieder. Also das ist für mich keine sexuelle Beziehung. Also wie ist die Beziehung sonst zwischen euch? Schwankend auf der Kippe. Also wir streiten uns sehr viel über Kleinigkeiten. Das heißt, wenn irgendwas sein sollte, zum Beispiel übers Essen, das Essen schmeckt nicht, dann wird da gestritten. Oder wenn jemand zu spät kommt oder wenn irgendeiner was falsch gemacht hat, wir streiten uns nur. Also die kleinsten Anlässe können dazu führen, dass ihr euch in die Haare bekommt. Ja, genau. Ihr wohnt auch zusammen? Ja, wir wohnen auch zusammen. Ja, seit 4 Jahren. Bist bisher bist du ihm treu gewesen? Bis jetzt bin ich immer treu gewesen. Er dir auch? Keine Ahnung, das ist das, was ich nicht weiß. Also einschätzen kann ich es nicht. So. Ich meine, er sieht nicht schlecht aus, also sagen könnte ich schon mal nicht. Also. Ne? Ich meine, das ist ja nur auch eine ganz klassische Jugendliebe, die ihr da pflegt. Ne? Ist er auch in deinem Alter? Nee, er ist 3 Jahre alt. Er ist 23. Gut. 2 Jahre alt. Gut, du bist 21 und seit 6 Jahren, das warst du mal gerade 15. Ne? Ja, weiß ich. Ist es dein erster Mann überhaupt? Nee, mein Dritter. Dein Dritter? Mein Dritter, ja. So viel Erfahrung gab es ja vorher auch nicht zusammen mit 14 und so. Gar nicht, so, gar nicht. Jetzt hast du einen neuen kennengelernt, war aber Fastnacht. Im Rausch der Gefühle, im Alkohol. Genau. Im Alkoholrausch, im Karnevalstheater. Wie oft siehst du den Neuen? Den Neuen habe ich seit Altweiberball fast täglich gesehen. Und heute haben wir noch zusammen telefoniert. Ist er auch in einer Beziehung? Nein, er ist nicht in einer Beziehung. Ist er so alt wie du? Ja, er ist 24. Auch ein bisschen älter. Wohnt er in deiner Stadt, in deiner Umgebung? Ja, er wohnt in meiner Umgebung, gerade mal eine halbe Stunde von mir entfernt. Also Regen und engen Kontakt und viel Sex passiert, läuft da auch schon zwischen euch. Ja. Und dein Freund ahnt von nichts? Gar nichts. Hast du nicht ein super schlechtes Gewissen? Doch schon. Wie kaschierst du das? Wenn man mit jemandem zusammenlebt, ist das ja schwierig, sich da immer irgendwelche Lügen auszudenken. Und ja, ich sag dann meistens immer, ich fahre zu meinen Eltern oder zu meiner Freundin oder meine Oma, der geht's nicht so besonders gut. Oder auf der Arbeit wird halt etwas später und am Wochenende bin ich ja dann halt meistens mit Freunden weg. Also eine Lüge jagt die andere. Genau, eine so Lüge jagt die andere. Genau. Liebst du denn deinen Freund noch? Nicht mehr. Das ist mittlerweile eine Hassliebe geworden. Yvonne, dann ist die eine Hassliebe. Ja. Was macht den Hass denn aus? Den Hass macht das aus, dieses ewige Gestreite und dass er letzte Woche schon wieder mal nach langer Zeit mal die Hand wieder gegen mich erhoben hat. Erhoben hat oder auch zugeschlagen hat? Auch zugeschlagen hat, ja. Wie oft ist das schon vorgekommen? Sehr oft. Sehr oft also, sogar. Ja, ich sah schon mal aus, als hätte ich Football gespielt. Also. So, Yvonne, dann ist ja der Fall völlig klar. Was reden wir noch lange? Warum bist du bei diesem Mann? Warum trennst du dich nicht? Ich weiß nicht. Ich Du erzählst mir, dass du ihn nicht mehr liebst. Du erzählst mir, dass ihr keinen Sex mehr mit ihr habt. Nein. Miteinander habt. Du erzählst mir, dass ihr euch streitet. Du erzählst mir, dass du ihn permanent belügst. Ja. Du erzählst mir, dass er dich schlägt. Ja. Und du erzählst mir, dass du einen neuen Mann kennengelernt hast, mit dem du wunderbar auskommst und tollen Sex hast. Ja. Worüber sprechen wir denn noch? Ich weiß nicht, ich kann mich nicht von ihm trennen. Ich weiß nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Hast du es ja schon versucht? Ich habe es mehr wie einmal versucht. Ich bin immer wieder zurückgekommen. Immer wieder. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du ihm jetzt sagst, ich habe einen neuen, wird der Fall sowieso ein bisschen härter werden, ne? Ja. Dann wird es sehr hart sogar. Ich habe es schon 3 oder 4 Mal versucht. Ich habe gesagt, ich trenne mich, ich will nicht mehr, ich mache einen Schlussstrich. Aber hast du dich auch getrennt? Du hast es nur gesagt. Ja, ich bin auch gegangen. Ich war auch einige Zeit weg gewesen. Ich bin immer wieder zurückgegangen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht, Domian. Also wenn ich es wüsste, ich würde es dir sofort sagen. Es ist wahrscheinlich einfach eine ganz die Macht der Gewohnheit, die Macht der Zeit. Wenn du als junges Mädchen mit ihm zusammengekommen bist mit 15 Jahren und 6 Jahren, das ist eine lange und wichtige Zeit im Leben von 15 bis 21, dass man das nicht so schnell wegwirft, ist ja schon klar. Ja. Und dass da so irrationale Verbindungen bestehen, ist ja auch klar. Mhm. Aber da musst du natürlich auch jetzt, die Vernunft muss dir dagegen reden. Ja. Du hast alles nur negativ dargestellt. Das war ein Todesurteil eurer Beziehung, ein hundertprozentiges Todesurteil, was du gerade ausgesprochen hast. Ich liebe ihn nicht mehr, er schlägt mich. Ja. Ich habe einen neuen Mann, bei dem ich Schmetterlinge im Bauch habe. Ja. So. Das heißt einfach Augen zu und rumdrehen, so gesehen. Augen zu und rumdrehen und es ihm auch sagen, so wie genau so, wie es ist. Ja. Und dann wird es eine Katastrophe erstmal geben und ein Erdbeben und großes Theater. Mhm. Aber ich vermute, dass es für ihn letztendlich auch das Beste ist, weil er kriegt das ja auch mit. Er wird sich ja auch nicht in eurer Beziehung wohlfühlen. Nee, glaube ich auch nicht. Und je länger du das jetzt hinziehst und das parallel laufen lässt, desto beschissener fühlst du dich auch, weil du bist ja die Betrügerin im Moment. Ja. Ne? Also musst du ganz schnell jetzt die Notbremse ziehen. Notbremse ziehen heißt, ich gehe davon aus, dass du dich nicht trennen willst von dem anderen. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, so habe ich das auch verstanden. Aber der andere spielt, finde ich, auch gar nicht so eine große Rolle. Die Rolle spielt das, was du mir gesagt hast über eure Beziehung. Nämlich, die ist vollkommen im Eimer, die Beziehung. Mhm. Mehr kann ich ja nicht sagen. Raus aus der Beziehung. Schnell raus aus der Beziehung. Ja, alles klar. Alles Gute. Gut, ich danke dir. Tschüss. Okay, tschüss. Yvonne, ciao. Annika ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Und jetzt hier bei mir. Ja, ich habe ein folgendes Problem. Und zwar habe ich vor einem guten Jahr meinen Freund übers Internet kennengelernt. Mhm. Der wohnt in den USA. Oh. Ja, und wir haben uns auch noch nicht gesehen. Oh. Wie, dann nennst du ihn deinen Freund? Ja, weil seit einem halben Jahr telefonieren wir täglich und also ich komme ohne diese Gespräche nicht mehr aus. Wie hast du ihn denn kennengelernt? Über eine Anzeige oder über das Chatten? Chatten, also das war Zufall, ja. Und dann habt ihr ein halbes Jahr nur gechattet und dann habt ihr angefangen zu telefonieren? Genau. Aha. Und dann habe ich auch also mit seinem besten Freund auch gechattet und und mit seinem ganzen Freundeskreis und Familie auch, aber das Hauptproblem ist, eigentlich sind meine Eltern. Und zwar ist es schon so, dass ich ganz gerne im Sommer in die USA gehen würde. Mhm. Wo wohnt er denn in den USA? Der ist jetzt nach Chicago gezogen. Mhm. Und ich würde da ganz gerne an einer Universität studieren. Super Idee. Ja. Aber passt gut zueinander. Ja, aber meine Eltern sind da das große Problem. Warum? Ist doch schick, in den USA zu studieren. Ja, das sehen meine Eltern anders. Warum? Weil, also mein Vater ist sowieso ein bisschen paranoid veranlagt, muss ich mal sagen. Mhm. Also er wacht, wir haben allein im Haus haben wir 3 Alarmanlagen, 2 Feuermelder und wir haben so einen Feuerplan ausgearbeitet, falls es mal brennt, was man so macht und solche Sachen. Ich verstehe, er hat Angst um dich und denkt, du könntest irgendwelchen bösen Menschen zum Opfer fallen. Genau, also als er mitgekriegt hat, dass ich ein bisschen vermehrt chatte, dann hat er mir diese Zeitungsartikel gezeigt, so von wegen, dass Net-Meeting in Vergewaltigung enden und solche Sachen. Mhm. Und er lässt mich auch kaum irgendwelche Entscheidungen selber fällen, egal was es ist. Also das Problem sind die Eltern. Ja. Auf der einen Seite, dass die dich nicht so dahin fahren wollen lassen, wie du das möchtest. Aber das andere Problem ist ja nur auch die Beziehung, finde ich. Die Beziehung, die noch gar nicht stattgefunden hat, sondern nur übers Telefon stattfindet. Genau. Habt ihr euch denn Fotos schon gezeigt? Ja, Fotos schon. Wir haben uns auch schon T-Shirts geschickt. Ihr habt euch T-Shirts geschickt? Ja. Getragene T-Shirts? Ja. Das ist ja schön. Wie riecht er? Gut. Er riecht gut. Sehr gut, ja. Und da haben wir das auch über meine Tante gemacht, weil ich meine Adresse nicht rausgeben durfte. Ich hatte meinen Vater gefragt. Ja. Und dann hat er gesagt, nö, das will er nicht, das ist ihm zu riskant. Ich habe gesagt, was soll er denn machen? Soll er aus den USA vorbeikommen und mich umbringen? Aber ich habe es nicht verstanden, ich kann es nicht nachvollziehen. Annika, lass mich über die T-Shirts noch reden. Das ist ja doch eine schrille Sache, dass man sich getragene T-Shirts zuschickt. Dahinter steckt ja wahrscheinlich so die Idee, die ja auch berechtigt ist. Ja. Kann ich meinen Gegenüber, den ich vielleicht, kann ich den riechen? Ja, richtig. War das eure Überlegung auch? Ja, war es. Weil ich hatte da schon öfter Dokumentationen drüber gehört und das fand ich interessant. Sehr pragmatisch gehst du vor. Ja, ich wollte halt wissen. Wie lange musst du sein T-Shirt denn tragen? Ja, zwei Tage. Zwei Tage? Ja. Und dann in Plastik eingepackt? Ja, richtig. Zugeschweißt? Zugeschweißt hatte ich kein Gerät zu, aber schon mit Tesa und so und dann im Päckchen und dann... Und dann kam irgendwann... Wie schön. Und dann kam irgendwann kam dieses Päckchen mit dem nicht tragenden T-Shirt. Genau. Du warst wahrscheinlich aufgeregt wie Bolle. Richtig. Hast es aufgemacht? Dann ja, und erstmal gerochen, ja. Und es durchwallte dich gleich. Ja, genau. Dann müsste jetzt das T-Shirt überfallen. Ja, das war schon schön. Und dann haben wir uns auch gegenseitig Videos zugeschickt, so von mit Freunden und Bekannten und so, wie wir leben und so. Ich dachte gerade schon, schweinische Sachen. Nein. So auch nicht. Aber kann er dich denn auch gut riechen? Ja, doch. Prima. So ist, ist die Sache schon mal geklärt. Ja, schon. Ja, und jetzt, mein großes Problem ist halt, dass ich meine Eltern nicht enttäuschen möchte. Und ich weiß ganz genau, dass das bei meinem Vater so wäre. Also, er möchte mich am liebsten immer irgendwo unter Kontrolle sehen. Er möchte mich Annika, was bist du? Du bist jetzt noch Schülerin, oder? Ja. Und machst jetzt demnächst Abitur? Ja, richtig. Und deswegen kann ich will zu gerne meinen Eltern sagen. Oder ich weiß nicht, wie sie reagieren. Und ich möchte mich nicht diesen Druck permanent aufsetzen. Aber sie wissen schon von dem Freund, von der Verbindung, ne? Also sie wissen nicht dieses Intensive. Sie wissen, dass ich da so einen in den USA habe, mit dem ich ab und an mal ein bisschen chatte. Aber sie wissen nicht, wie wichtig es mir ist, wie sehr ich die Person liebe. Und ach so, die haben noch gar nicht kapiert, dass du unbedingt in die USA möchtest, weil er da ist. Nein. Die denken, du möchtest einfach in die USA studieren, weil es gut ist, dort zu studieren. So rein theoretisch hättest du denn die Chance, und auch hättest du oder ihr die Kohle, in den USA zu studieren? Also ich hätte vielleicht Möglichkeiten, Stipendien zu kriegen, weil ich ein Buch geschrieben habe und rausgebracht habe. Ein Buch geschrieben? Mit 20 Jahren? Ja. Ist ein ganz anderes Thema, aber ich frage kurz, was für ein Buch? Ein Kinder- und Jugendbuch ist das. Ach. Ja. Und das hast du schon so gut verkauft, dass du dir das leisten könntest? Also nicht durch die Verkaufszahlen, sondern ich wollte dann Anglistik mit Germanistik kombinieren. Ja. Da ich nur Fachabitur habe, kann ich es in Deutschland nicht studieren. Ja. Und deswegen hatte ich Pläne, in den USA das an Universitäten zu studieren. Und da gibt es gewisse Stipendien und Fördermöglichkeiten. Verstehe. Wie heißt denn das Buch? Miramar heißt das. Miramar? Ja. Wo ist es erschienen? In welchem Verlag? Im Griffin Publishing Verlag. Und es ist eine richtige Kindergeschichte? Ja, richtig. Ich bin auch auf der Leipziger Buchmesse im Publishing. Das ist ja toll. Also das ist ja vielleicht ein Talent, dass du irgendwann mal wirklich Buchautorin sein könntest. Wenn man mit 20 schon so viel Elan hat und ein Buch schreibt. Ja. Aber ist ein anderes Thema. Ja. Aber finde ich auch toll und sehr respektabel. Wirklich, alle Achtung. So, jetzt zu den Eltern und zu deinem Problem. Du hast gerade gesagt, ich möchte meine Eltern nicht enttäuschen. Genau. Ich finde, Annika, manchmal muss man auch die Eltern enttäuschen, wenn man seinen eigenen Weg gehen will. Ja. Man kann sich nicht sein Leben lang den Eltern unterordnen. Und die Eltern müssen irgendwann auch mal verstehen, dass da ein erwachsener Mensch ist. Du bist 20 Jahre alt, eine junge, erwachsene Frau, die nun auch schon anfängt, wirklich ihren Weg zu gehen mit einem eigenen Buchprojekt. Ja. Dann muss man das auch respektieren. Und irgendwann werden sie es vielleicht auch kapieren, dass du ein Recht auf dein eigenes Leben hast. Ja. Das heißt ja nicht, dass du deine Eltern ablehnst. Aber nein, du lehnst, ich liebe sie ja. Ja, aber ja. Musst du es ihnen auch begreifen. Aber du lehnst ab, ein Diktat von ihnen vorgelegt zu bekommen, wie du leben sollst. Ja. Also das ist der Punkt. Es beeinträchtigt mich jetzt schon ziemlich auch so gesundheitlich, weil es so vor dem Abitur und ich kriege dann Schlafprobleme. Glaube ich. Vielleicht warst du auch bisher viel zu brav und hast dich immer zu sehr untergeordnet. Ich habe nie was gemacht, nie was angestellt. Welches braves junges Mädchen. Okay. Aber hast jetzt dadurch vielleicht die Chance, erstmals so auch aus dem Ei auszuschlüpfen, aus dem Nest rauszukommen und deinen eigenen Weg zu gehen? Richtig. Also ganz abgesehen jetzt mal von dem Freund in Chicago, wenn das dein Wunsch wäre, nach Amerika zu gehen, mach es. Und wenn es jetzt dein Wunsch ist, diesen jungen Mann näher kennenzulernen und dass du das sogar noch miteinander verknüpfen kannst, ist doch genial. Ja. Ist doch genial. Außerdem ist es hervorragend, wenn du eine Ausbildung drüben hast und machst. Ja, also abgeschlossene Berufsausbildung habe ich ja schon und dann Hast du auch schon? Ja, also ich habe mit 16 habe ich Gymnasium abgebrochen, nach 10. Klasse und dann habe ich eine Ausbildung fertig gemacht. Hast du was? Rechtsanwalt für Notarfachangestellte. Mhm. Und jetzt bin ich auf der Fachoberschule Wirtschaft und mache mein Fachabitur. Also grandios mit 20 Jahren. Also zieh bloß dein privates Ding auch durch an. Ja. Also dir kann man nun wirklich nicht vorwerfen, dass du irgendwie rumhängst und irgendwelche Träume im Kopf hast, Hirngespinste. Ja. Nein. Da musst du dann auch hart deinen Eltern gehen. Wie ist denn deine Mutter drauf? Sie spielt die sehr zurückhaltende Rolle in der Familie. Also der Vater dominiert. Ja, schon sehr. Also meine Mutter, früher haben die ganzen Argumente immer darüber gespielt, dass ich meine Mutter verteidigt habe, wenn mein Vater irgendwas gesagt hat. Und meine Mutter hat es immer nur stillschweigend hingenommen, hat gesagt, Mama, sag doch mal was. Und dann war es immer nie so. Und Bist du Einzelkind? Ich habe noch eine 10 Jahre jüngere Schwester. Ah ja, na Gott sei Dank, da ist nicht alles so auf dich fokussiert. Ja, richtig. Hast du schon mal einen Freund gehabt? Ich hatte schon mal einen mit 15, aber nicht für lange. Ach so. Und den hatte ich dann eigentlich auch den Laufpass gegeben wegen meinen Eltern. Auch wegen den Eltern? Ja. Hm. Also nach einem halben Jahr konnte ich nicht mehr geheim halten und dann habe ich eher Schluss gemacht. Kann man sagen, dass du dich auch in den letzten Jahren, ich meine, du bist immerhin schon 20, ja, in den letzten Jahren auch zurückgehalten hast in Sachen Jungs aus Rücksicht auf deine Eltern? Weil ja. Das geht nicht, Annika. Nein, das geht nicht. Guck mal, du hast doch so viel Ehrgeiz und ziehst deine eigenen Sachen durch. Ja. Du machst eine Lehre. Du machst die Fachoberschule für Wirtschaft, die kein Zuckerlecken ist, das weiß ich. Ja. Du hast ein Buch geschrieben, also da ist so viel Kraft und Elan bei dir. Da musst du das doch privat auch hinkriegen. Ja, das ist halt immer nur so ein großer Schritt. Und ich wollte immer nur so ein bisschen Anerkennung von meinen Eltern haben und ich habe es immer nie bekommen. Und wenn ich jetzt sowas mache und ich wüsste, dass ich meinen Vater damit hundertprozentig enttäusche, ich wollte nur mal sowas hören von ihm, hast du gut gemacht oder ich bin stolz auf dich oder so. Und wenn ich dann sowas mache, dann weiß ich ganz genau, dass ich dagegen arbeite. Also dass ich dann solch das nicht kriege. Nicht aber dann musst du das eben auch lernen, das auszuhalten. Ja. Und das ist fast schon ein Kompliment für dich, wenn dein Vater dir das nicht gibt. Weil das, was er bisher macht, ist definitiv nicht in Ordnung, so mit der Tochter umzugehen. Hm. Hm? Ja. Das ist so diese erdrückende Elternliebe, ne? Ja. Die diktatorisch über die Kinder herrscht, ne? Und das Leben und die Gefühle und die Seelenregungen der Kinder völlig vergisst. Geh nach Amerika. Ja. Geh nach Chicago. Liebe deinen Freund in Amerika. Ja. Und viel Erfolg mit dem Buch. Vielen Dank. Tschüss. Okay, gut, tschüss. Hoho! Hoho! Warum sage ich jetzt hoho? Ich habe jetzt eine junge Frau an der Strippe, die ist 32 Jahre alt und heißt Susanne. Stimmt, ne? Ja. Und die Susanne hat, so steht es hier auf meinem Computer, hat Geburtstag. Stimmt das auch? Ja, das stimmt. Gerade eben erst, eine Stunde. Ja, gerade eben erst. Also 32, ganz junge 32 Jahre alt. Ganz frisch 32, genau. Ich gratuliere ganz herzlich, Susanne. Ich danke dir recht herzlich. Und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke schön. Viel Glück und Liebe und sowas. Ja, Liebe ist gut. Liebe ist gut, Gesundheit ist gut, Glück ist gut und so weiter. Ja. Susanne, um was geht's? Deswegen hast du angerufen. Ja, mein Problem ist halt die Liebe, wie du gerade schon gesagt hast. Und zwar habe ich mich in meinen Doktor verliebt. In deinen Arzt? In meinen Arzt, ja. In deinen, Leute sagen immer so Doktor, also in den Arzt. Aber nicht in den Frauenarzt, hoffe ich. Nein, das ist kein Frauenarzt. Er ist Chirurg. Ja. Und wieso ist das dein Doktor? Hast du so viel... Das ist mein Doktor, der gehört mir. Und wieso hast du so viel mit einem Chirurgen zu tun? Ich bin vor, weiß ich nicht genau, circa 2, 2,5 Jahren das erste Mal dahin gegangen. Mhm. Und ich habe da gesessen im Wartezimmer und bin dann aufgerufen worden und kam ins Behandlungszimmer und habe da gesessen und habe gewartet. Und er kam rein und ich bin fast vom Stuhl gekippt. So ich war hin und weg. So gut hat er dir gefallen? Ja, genau. Weswegen warst du denn bei ihm, wenn ich fragen darf? Ich hatte damals Probleme, ich hatte eine Sehenscheinentzündung. Aber da geht man nicht zum Chirurgen. Doch, normalerweise ja. Zum Chirurgen? Da geht man eher zum Orthopäden oder Nein, zum Internisten? Nein, ich gehe zum Chirurgen. Du gehst zum Chirurgen, okay. Ja, ich habe also, der ist 5 Minuten von mir und deshalb bin ich da hingegangen. Achso, also, der hat seine Praxis da und der lag also quasi in der Nähe. Ich verstehe, es war praktisch gleich um die Ecke und da hast du gedacht, gehst du mal zu dem. Ja, genau. Hat er dir denn helfen können mit der Sehnenscheinentzündung? Aber natürlich, der hat mir nicht nur mit meiner Sehnenscheinentzündung helfen können, der hat mir auch helfen können für mein Herz. Das war für 2,5 Jahren, sagst du? Ja, circa so 2,5 Jahre. Also ich habe den gesehen, der kam rein und ich bin bald vom Stuhl gekippt, wirklich. Wie alt ist er denn? Ich vermute mal, dass er so circa 10, 12 Jahre älter ist. Also älter wie 45 ist er auf keinen Fall. Ja, so. Was ist denn jetzt in den 2,5 Jahren passiert? Nur also, Schwärmerei oder bist du auch ein bisschen heißer rangegangen? Also ich bin ja keine 16 mehr, gehe nicht mehr zur Schule und Schwärmerei ist das überhaupt nicht mehr. Das sind wirklich richtig tiefe Gefühle. Ja. Ich habe also immer geguckt, dass ich über meinen Gefühlen stehe. Ich habe das auch gute 2 Jahre geschafft. Ja. Und jetzt ist es eben so, dass ich nichts mehr wusste, dass ich zu ihm gehen kann und habe mir einfach meinen Arm aufgeschnitten und habe mich von ihm behandeln lassen. Und jetzt bin ich seit... Roman, ja. du hast ja extra deinen Arm aufgeschnitten, um zu ihm gehen zu können. Ja, nur in, Um dich behandeln zu lassen von ihm? Genau, nur um ihn zu sehen, nur um in seiner Nähe zu sein und seine Hände zu spüren. Hast du nicht gerade gesagt, du bist keine 16 Jahre alt, ne? Nein. Nein. Ja, okay. Also du hast ihn in deiner Nähe dann gespürt und seine Hände gespürt. Ja. Aber du hast, er weiß gar nicht von seinem Glück, dass du ihn so magst. Nein, also ich weiß nicht, warum ich es geschafft habe, 2 Jahre darüber zu stehen. Mhm. Aber jetzt ist alles rausgebrochen. Bist du denn im Moment immer noch verletzt oder ist das schon wieder verheilt mit dem Arm? Ja, ich gucke halt immer, dass ich mir den Arm immer wieder aufkratze, um einen Grund habe, zu ihm zu gehen. Und normalerweise müssten solche Wunden in 2 Wochen verheilt sein oder in anderthalb. Ja, und wie lange kratzt du sie jetzt schon immer wieder auf? Ja, seit gut 2 Wochen. Mhm. Aber das muss er doch irgendwie ein bisschen merken. Ja, 2 Wochen geht ja noch. Er redet ja nicht mit mir. Wie geht's dir denn? Und ich sag, geht. Und er hat mich auch zum Psychologen geschickt, damit ich mit dem reden kann, weil er halt gedacht hat, ich wollte mir das Leben nehmen. Was natürlich die Vermutungen dann sind von so einem Arzt. Wie hast du dir denn den Arm aufgeschnitten? Hast du den vom Ellbogen bis nach unten, so längs oder quer? Ich habe eine Narbe am Arm, genau an den Pulsadern. Mhm. Und die Narbe habe ich mir aufgeschnitten und die hat halt geblutet. Und das hat er behandelt. Und das behandelt er immer noch. Und was hast du ihm denn gesagt, wie das gekommen ist? Ja, ich habe Probleme gehabt mit meinem Vater, der ist gestorben. Ich habe mein Kind verloren und das habe ich ihm eben so erzählt. Achso, du hast ihm schon gesagt, dass du das selbst gemacht hast, aufgrund dieser gerade besagten Probleme. Ja, also er hat wirklich gedacht, ich wollte mir das Leben nehmen. Mhm. Und aufgrund dessen hat er mir dann gesagt, ich glaube, es ist besser, wenn ich einen Kollegen von mir anrufe, ja, und gehst mal zum Psychologen. Ja, ja, ist natürlich auch eine kluge Idee von ihm, von dem Herrn Chirurgen. Nee, so klug war die nicht. Jetzt muss ich ja zu einem anderen gehen. Ja, ja, ich meine, aus seiner Sicht heraus war das ganz klug. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Ist er denn frei? Hat er eine Frau oder ist er verheiratet? Hat er eine Freundin? Weißt du das? Nein, er ist geschieden seit 4 Jahren, soweit ich weiß. Mhm. Und eine Freundin hat er nicht, weil ich habe bei ihm zu Hause angerufen. Entweder ging keiner ans Telefon oder er selber. Mhm. Also in meinen Augen ist es so, dass er alleine ist. Er hat nur einen Hund und der Hund kann nicht telefonieren. Also Susanne, damit wir wirklich nicht glauben, dass du doch noch eventuell so ein bisschen in die Region 16 Jahre hinein tendierst. Finde ich, dass jetzt wirklich was Richtiges, Handfestes passieren muss. Und nicht nochmal die Arme aufschneiden oder dir gar den Arm brechen oder so etwas. Nein. Wenn dein Gefühl so stark zu diesem Mann ist, dass du solche wahnsinnigen Sachen machst und das sich seit 2,5 Jahren aufgestaut hat, dann offenbare es ihm und sage es ihm. Ich hab ihm einen Brief geschrieben mit dem Datum von gestern. Ja. Wo meine Gefühle offen drinstehen, dass ich ihn gerne mal in den Arm nehmen würde, dass ich gerne neben ihm aufwachen möchte und abends mit ihm einschlafen und. So heißt schon. Ja, den Brief, den habe ich im Briefkasten geworfen gestern. Der trägt das Datum vom 25.02. Ja. Und ganz unten drunter steht, dass er den Brief als Mensch lesen soll und nicht als Arzt. Das heißt, der Brief ist im Moment unterwegs. Der Brief ist jetzt bei ihm im Briefkasten und wenn er morgen in seine Praxis kommt, dann macht er den Briefkasten auf, wenn der Postbote kam. Kriegt er erstmal einen Anfall? Weiß ich nicht, ob der einen Anfall kriegt. Ich hoffe nicht, dass er wegen mir ein Herzversagen stirbt. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber du als gestandene Frau von 32 Jahren musst doch so ein bisschen so ein Gespür haben, ob du ihm auch gefällst. Ja, das Problem ist ja, ich bin in seiner Praxis als Patient und er behandelt alle Menschen als Patienten. Dennoch merkt man das. Wenn ich ihn in einer Kneipe treffen würde. Nein. Auch ich finde, dass man das auch bei Ärzten merkt. Klar müssen die das professionelle, routiniert machen, aber das sind ja letztendlich auch nur Menschen und man kriegt schon so ein bisschen durch die Blume mit, ob die einen mögen oder ob die gar auf einen stehen oder so. Das finde ich schon. Also du hast aber noch nichts rausgekriegt. Hallo? Ja. Ja. Also die letzte Frage war... Nein, ja, rausgekriegt weiß ich nicht, weil der ist immer offen und herzlich, der fragt immer, wie geht's dir? Und wenn ich so man lebt eben so vor sich hin. Der behandelt alle Patienten gleich. Gut, ich verstehe. Also der macht bei keinem einen Unterschied. Ich verstehe, also ist es nicht so einfach, in sein Herz zu schauen. Ja, genau. Und er hat wohl 2 Ehen schon hinter sich. Also ich finde auf jeden Fall gut, dass du diesen Brief geschrieben hast. Ja. Ja, damit es nicht so endet, wie wenn manch ein Mensch sich in einen Star verliebt oder so. So ein bisschen ist das ja bei einem Arzt auch so. Ne? Da gibt es so Schwärmereien und es endet dann meistens traurig. Ja, Domian, das ist aber keine Schwärmerei. Das ist wirklich ganz, ganz tiefe Liebe. Und das mag alles sein. Was meinst du, wie die Mädels sagen, wie sehr sie Sascha lieben? Das ist auch ganz tiefe Liebe. Ne? Küken. Ja, sagst du jetzt. Entschuldigung. Aber die Frage ist ja, was er, wie er darauf reagiert und was, hat er überhaupt irgendeinen Hauch von Empfindung für dich? Das weiß ich nicht. Ja, davor habe ich Angst. Wenn das ein gut aussehender, pass mal auf. Das kann natürlich passieren. Wenn das ein gut aussehender, charmanter Mann ist, wird er das kennen, dass die jungen Mädchen und die reiferen Frauen, auch so wie du, ihm zu Füßen liegen, ne? Ja, aber ich bin kein Mensch von vielen Worten. Ich kann aber nicht, ich habe wirklich große Klappe und ich lasse mir als Frau wirklich nichts gefallen. Also wenn es sein muss, prügel ich mich auch mit einem Mann. Der hat dann zwei blaue Augen und dann ist das okay. So weit soll es nicht kommen. Nein, aber wenn es wirklich um ehrliche Gefühle geht, dann kann ich nicht. Dann kann ich nicht reden. Und ich bin froh, dass ich jetzt mal bei dir durchgekommen bin und dass ich mit dir darüber spreche. Ja, und hast es ausführlich beschrieben und genau, was Besseres hätte ich ja gar nicht empfehlen können, als das mit dem Brief. Jetzt ist die Frage, wie kriegst du die Nacht rum? Ne? Du musst ja völlig aufgeregt sein. Die Nacht? Ja, bis morgen früh, bis er den Brief dann in der Hand hat. Ich war heute bei ihm, beziehungsweise, Entschuldigung, gestern, und muss erst am Donnerstag wieder hin. Jetzt hat er mir ja einen Psychologen empfohlen, wo ich im Moment hingehe. Ja. Dem habe ich erzählt, dass ich meinen Doktor liebe und zu dem muss ich Mittwoch und der redet jetzt am Mittwoch mit mir. Jetzt muss ich am Donnerstag erst wieder zu meinem Doktor. Also, dann ist der Psychologe auch mit dem Fall beschäftigt im Moment schon. Ja, natürlich. Das ist ja auch schon. Schlaflose Nächte jetzt wegen mir. Also, wir sind alle ganz gespannt und harren der Dinge bis Donnerstag, was dein Chirurg jetzt sagen wird. Ja. Vielleicht sollten wir ganz kurz Freitag nochmal miteinander reden, wir beiden. Bitte? Vielleicht sollten wir beide ganz kurz Freitag nochmal miteinander reden. Freitag? Ja, das würde mich sehr interessieren, was der Herr Chirurg jetzt sagt und ob er dich will oder ob ihr schon die Hochzeitsglocken... Kein Thema. Machen wir das? Wir rufen dich nochmal an Freitag, okay? Ja, wenn das wirklich klappen würde, würde ich mich freuen. Ja, und ich finde es toll, dass ich mal bei dir durchgekommen bin und finde deine Sendung echt geil. Super. Wirklich. Donnerstag geht es leider nicht, weil wir ein Thema haben, aber Freitagnacht machen wir das, okay? Ja, okay. Meine Redaktion ruft dich gleich nochmal an und ihr kaspert so die genaue Zeit aus, wann du angerufen wirst. Du hast noch eine Frage, aber bitte kurz. Ja, eine Frage habe ich noch. Was fährst du für ein Auto? Ich fahre im Moment gar kein Auto. Gar kein Auto? Nein, im Moment keins, nein. Oh. Ja. Musst du jetzt immer per Anhalter fahren? Ich trempe immer hier zur Sendung, genau. Ach, manchmal so, stehe ich meine Stunde noch im Regen und im Schnee, aber ich komme schon immer hierher. Ja? Sitzt du gerade mit einem Glas Sekt? Würde dir auch gerne einen Schluck anbieten zu meinem Geburtstag. Ich sehe dich gerade im Fernsehen vor mir. Ja, davon gehe ich aus, Susanne. Also nochmals alles Gute zum Geburtstag und wir reden am Freitag miteinander. Okay? Ich freue mich auf dich. Okay, ich auch. Auf dich. Tschüss. Jo, tschüss. Nicht, dass sie sich in mich jetzt auch noch verliebt. Naja, eine... Mensch, wir haben gar keine Pause gemacht. 1.37 Uhr, nein, 1.38 Uhr auf die Sekunde. Kleine Pause. Nur 38 und 38 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und morgen haben wir eine Themennacht und das Thema morgen heißt Mein größter Irrtum. Folglich meine Frage an euch, was war bisher in eurem Leben euer größter Irrtum? Das ist unser Thema. Morgen Nacht. Jetzt bin ich verbunden mit Petra und Petra ist 35 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Petra, um was geht's? Ja, ich habe da ein Problem. Es geht um den Tod meines Verlobten. Mhm. Und zwar ist er ganz plötzlich gestorben, er wurde ganz plötzlich krank. Wann ist er gestorben? Am Anfang Januar. In diesem Jahr? In diesem Jahr, ja. Wie lange wart ihr verlobt? 5 Jahre. 5 Jahre? 5 Jahre. Das heißt also, ihr hattet auch geplant zu heiraten? Ja, wir wollten auch heiraten, ja. Mhm. Und woran ist dein Verlobter gestorben? Der hatte Strahlenkrebs, wovon ich nichts wusste. Was hat der für einen Krebs? Strahlenkrebs. Das ist so ein Streukrebs, der überall im Körper auftaucht? Ja, überall im Körper. Der war im Kopf, der war an der Lunge, der war an den Nieren, der war an den Beine gehabt. Also da konnte ihn ja nicht mehr richtig laufen. Mhm. Wie alt ist dein Verlobter geworden? 50. 50? 50 Jahre, ja. Mhm. Und der konnte auch hinterher nicht mehr laufen und alles. Und daran habe ich das erste Mal gemerkt, dass was nicht stimmt. Wie lange Zeit hatte er noch nach der Diagnose, bis er dann gestorben ist? 3 Tage. 3 Tage nur? Ja, und 3 Tage. Ich habe es sehr spät erfahren, ja. Er hat mir was gesagt haben. Du hast es ja später erfahren. Das heißt, er wusste es früher schon? Er musste es früher schon gewusst haben, ja. Er hat aber nichts gesagt. Wie lange wusste er das vorher schon? Oh, ich schätze mal über ein Dreivierteljahr. Dreivierteljahr? Dreivierteljahr schätze ich mal. Er hat das gewusst, also denke ich mal so. Weil er sich auch ein bisschen verändert hatte und... Nimmst du ihm es übel, dass er dir das nicht gesagt hat? Ja. Ja, er hat sich nicht darauf vorbereitet. Ja, ich nehme es mir sehr übel, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir uns über alles gesprochen haben und ihm alles gesagt haben und... Habt ihr euch sehr geliebt? Ja. Also ich... Aber dann muss es doch... Du auf jeden Fall. Du meinst eher dich nicht so? Doch. Aber du kannst es ja nur für dich jetzt so sagen. Ich kann es für mich so sagen, ja. Aber dann, als du das erfahren hast, da kam ja dann ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Einmal die Information zu bekommen, dass er so schwer krebskrank ist und dann nach 3 Tagen schon zu versterben. Und dann nach drei Tagen ist dann anderes verstorben. Dann, ne? Und ich habe ihn Mitte Dezember ins Krankenhaus gebracht und dann haben sie ihn untersucht, ne? Und haben sie erst gesagt, ein Tumor auf der Lunge. Also hat er mir gesagt, ja, dann kam aber hinterher raus, dass er ganz verstrahlt war, also ganz verstreut. Anfang Januar, jetzt haben wir Anfang März bald. Wie geht es dir im Moment? Wie sieht es in dir aus? Ich fühle mich irgendwie leer, beschissen, also ich schlafe nachts fast kaum noch. Dann gehe ich vor 3, 4 Uhr gehe ich nicht ins Bett. Ja, und dann habe ich Träume, dass wenn man, also mindestens 2, 3 Mal die Woche habe ich Träume, dass dann vor meiner Tür steht, also mit Hemd, also mit seinem Hemd, wo er aus dem Grab rauskommt. Dann, ne? Solche Träume hast du? Solche Träume habe ich, ja. Dann steht er vor mir, ne, und sagt, ich bin doch wieder da, ich bin gar nicht tot, ne, und solche Träume habe ich dann. Ne? Und das geht einfach nicht weg. Und das ist ganz schön, ne? Ja. Abends, wenn das besonders schön ist. Wenn du so an ihn denkst, an sein Schicksal und an euer Schicksal, was überwiegt denn, überwiegt vielleicht doch so auch die etwas der Zorn und die Enttäuschung, dass er es dir eben nicht gesagt hat und dass ihr gemeinsam euch vielleicht hätte darauf vorbereiten können? Ja, also das wäre vielleicht besser gewesen, wenn er mir darüber gesprochen hätte, dass er schwer krank ist und dann vielleicht wäre es mir dann leichter gefallen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, nur ich... Hast du es ihm dann vergeben, verziehen, dass er es dir nicht gesagt hat, früher gesagt hat? Ja, was heißt verziehen? Ich kann ja nicht mehr böse sein jetzt. Ne? Aber so, ich habe es ihm schon übel genommen, dass er mir es nicht gesagt hat. Ne? Das liegt daran vielleicht, dass ich darüber ganz schwer hinwegkomme. Ne? Wenn ich mich darauf vorbereitet hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Ja. Ne? Vor allem, weil er noch gesagt hat, wir fahren noch im Urlaub dieses Jahr, ne, und alles. Ne? Warst du bei ihm, als er verstorben ist? Ich kam 10 Minuten zu spät. Dann hat er mich angerufen, ne? Dass es bald soweit ist, und dann kam ich über 10 Minuten zu spät. Konnte zwar noch bei ihm sein, eine halbe Stunde, aber... Hast du Menschen, mit denen du über deinen Schmerz und über deine Trauer reden kannst? Ja, habe ich schon. Freunde, ne? Ich bin auch, gehe auch Wochenende weg und so, und dass irgendwann Leute kommen. Aber redest du dann mit den Leuten auch darüber, oder wird das eher ausgespart, das Thema? Ja, nicht direkt. Ich rede mit den Leuten nicht direkt darüber. Ne? Die haben nur gesagt, ja, kommt irgendwann drüber weg, ne, und alles vergeht. Das heißt im Klartext, da sind zwar Leute, mit denen du so reden kannst, aber du tust es nicht. Und du frisst doch alles für dich so alleine in dich hinein. Ja, das hatte ich immer schon gemacht. Also ich habe immer alles in mich reingefressen. Auch wenn ich Probleme hatte, ich habe immer alles so, kann man sagen, so geschluckt. Aber das ist natürlich jetzt in diesem Fall ganz, das ist immer falsch, aber dieses in diesem Fall nur besonders falsch. Und auch deine Träume sind ja so ein Signal, dass dass sehr viel nicht in Ordnung ist, was natürlich auch verständlich ist in so einem Trauerfall, aber dass es vielleicht besonders schlimm ist, was sich da zusammenbraut in dir. Ja, die Träume sind für mich am schlimmsten. Ich habe wirklich Angst, nachts einzuschlafen, dass ich diese Träume habe, dass er dann bei mir ist und vielleicht, der sitzt auch immer bei mir auf der Couch und das ist das Schlimmste. Hast du einen Beruf? Bist du berufstätig? Ich bin berufstätig, ja. Das heißt, also tagsüber bist du gut abgelenkt? Ja, eigentlich schon, ja. Ich mache eher so einen Lehrgang erstmal, um einen neuen Beruf reinzukommen. Ich glaube, Petra, wenn sich das so zuspitzt bei dir im Moment, wäre es vielleicht nicht falsch, wenn du für einige Stunden zumindest für den Anfang mal eine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen würdest, bei einem Psychologen. dass du mit diesem, mit seinem Fachmann zusammen einfach mal so deine Gefühle etwas ordnest, der dir auch ein bisschen Hilfestellung gibt, wie man all diese schlimme Trauer verarbeitet. Ja, das heißt, ich bin ja nicht verrückt, ne? Nein, natürlich nicht. Und vor allen Dingen, wenn du so ein Typ schon bist, der eigentlich immer alles in sich hineinfrisst, ist es jetzt besonders dringlich, dass du Hilfe von außen suchst, finde ich. Also ich weiß mich immer schlecht zu wehren, also ich fress viel in mich rein. Aber ich habe auch immer Angst, meine Meinung zu sagen oder so. Denn ja, aber das ist ja nicht die Lösung, ne? Wissen wir beide. Nee, das ist keine Lösung, ich weiß. Ich war schon lange sowas bei mir. Ja. Petra, ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke, jetzt mal ein paar Worte redest. Und die kann dir dann ein paar Tipps geben, wie du das anstellst, wie du an eine professionelle Hilfe kommst in deiner Umgebung. Ja. Ja? Dann leg mal bitte auf und die Elke ruft dich gleich an. Schön. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit... Hey, hey. Als Überraschung heute. Mit Gabriele, 57 Jahre alt. Ja. Und mit Marie-Louise, 87 Jahre alt. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Das ist ja ein Hammer. Das ist ja toll. Habt ihr beiden so ein Doppeltelefon oder müsst ihr das hin und her? Nein, meine Mama ist momentan unseren Kater am Streicheln. Ah ja. Weil sie total die Panik hat. Also da ist Mutter und Tochter. Ganz genau. Und ich rede gerade mit Gabriele, der jungen 57-jährigen Tochter. Richtig. Mit der Göre. Ja. Ne, sozusagen. Und die Mama streichelt den Kater mit ihr, oder die Katze, mit ihr kann ich gleich aber auch reden. Ja. Hoffe ich doch. Ja. Ihr beiden Lieben, warum ruft ihr an? Weil ich zum allerersten Mal mit meiner 87-jährigen Mutter, die ich seit 30 Jahren versuche davon zu überzeugen, dass Kiffen nichts Schlimmes ist, geraucht habe. Nein, das glaube ich nicht. Doch. Das ist ja völlig abgefahren. Eben. Du hast mit deiner 87-jährigen Mutter gekifft. Ja. Ja. Gerade eben. Ja, na klar, den ganzen Abend. Das heißt, ihr seid jetzt... Eben. Ja. Kiffen und ist... Ich bin so glücklich, dass du ein freies Thema hast. Ne? Wir wollen das jetzt gleich von Anfang an klarstellen. Wir wollen das nicht verherrlichen. Ne? Es Nein, ist eine Droge. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich bin kein Junkie oder irgendwie... Genau, es ist eine Einstiegsdroge unter Umständen und... Bitte? Es ist unter Umständen eine Einstiegsdroge. Nein, und wir wollen niemals. Weil wenn Einstiegsdroge, dann muss es die Zigarette sein. Weil das auch. Weil ein Kiffer... Ja. Nicht kiffen würde, wenn er vorher nicht eine Zigarette geraucht hat. Okay, also die Diskussion müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ich wollte es nur nochmal klarstellen, dass wir nicht zu viel Werbung fürs Kiffen machen. Nein, wir nein, unterhalten nein. uns ja über das schräge Event heute Abend bei euch beiden, dass ihr beiden Mädels euch mal einen reingepfiffen habt. Ja. Bist du denn eine alte Kifferin, Gabriele? Ja, seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren? Ja. Achso, weil du seit 30 Jahren sie überzeugst, mal mit dir zu kiffen. So meinst du das gerade auch. Genau. Ja. Und ich will versuchen, seit 30 Jahren diese weiche Droge zu legalisieren. Ja. Jetzt habt ihr beiden geraucht. Oder meine habt ihr Mama zum ersten Mal. Die Mama zu, jetzt bin ich natürlich gespannt wie ein Flitzebogen, wie Marie-Louise, 87 Jahre alt, das jetzt empfunden hat gerade. Gib sie mir bitte doch mal. Ja. Jetzt. Aber, ja. Ja, bitte, bitte. Mama, komm, bitte. Bitte, Mama. Aber das glaubt mir keiner, bitte komm bitte. Doch her. Komm. Du weißt, dass der Domian mein Liebling ist. Ja, und es passiert ja gar nichts. Wir sind ja alle unter uns hier. Du hast es gehört. Hallo. Spreche ich mit der Marie-Louise? Ja. Ich bin hochgeehrt, Marie-Louise. Du bist im stolzen Alter von 87 Jahren und wir beide dürfen uns jetzt unterhalten. Wunderschön. Finde ich ganz toll. Jahre. Und du hast heute Abend mit deiner Tochter zum ersten Mal gekifft. Ist das wirklich wahr? Ganz bestimmt. Ich meine, wenn man 87 ist, hat man ja doch relativ gefestigte Meinungen. Wenn du es 30 Jahre abgelehnt hast, warum dann heute Abend? Ja, mir war es danach. Dir war es danach? Ja. Und wie hat das jetzt gewirkt bei dir? Ja, super. Super. Ich bin froh, ich könnte alle Welt umarmen. Wie viele Züge hast du denn genommen? Ja, drei. Drei Züge? Ja. Wie lange liegt das jetzt zurück? Wie viele Stunden? Ja, eine. Eine Stunde? Ja. Das heißt, die Wirkung ist schon noch so da, ne? Ja, ja. Kannst du die ein bisschen näher beschreiben, die Wirkung? Du, ich fühle mich im siebten Himmel. Einfach nur, du fühlst dich gut? Ja. Hast aber eine verdammt junge Stimme, muss ich sagen, mit 87. Ja. Ja, aber hallo. Mhm. Ja, ich laufe, ich bin bist aktiv, noch? Ja. Laufe, turne, heute noch. Ja. Und auch so an sich gesund und alles so fit noch. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja. Wohnst du denn mit deiner Tochter zusammen? Nein, wir wohnen getrennt. Und habt euch ja heute Abend mal getroffen. Ja. Nach langer Zeit. Ich finde das völlig, völlig schräg, muss ich dir sagen. Und finde es auch ganz toll. Ich will jetzt keine Drogen hier verherrlichen, aber wenn eine 87-jährige Frau so offen ist und sagt, okay, ich mach's mal mit, Hut ab, Respekt, finde ich super. Danke sehr. Finde ich wirklich ganz toll. Sag mal, ich verfolge deine Sendung schon seit Jahren. Ist das wahr? Ja. Das freut mich auch sehr. Ja. Sag mal, jetzt hast du heute Abend so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen Blut geleckt. Heißt das, dass du dich jetzt öfters mit deiner Tochter triffst, um sowas zu machen? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Bist du denn eigentlich früher im Leben Raucherin gewesen? Hast du geraucht? Nie. Nie. Also umso ungewöhnlicher für dich, ne? Dann dieses Zeug einzuatmen, ne? Ja. Ja. Also, tolles Experiment. Besonders was die Offenheit anbelangt, was deine Offenheit betrifft. Danke sehr. Ich wünsche dir alles Gute, liebe Marie-Louise. Und auf dass es dir gut bekommt. Danke. Und du gibst mir nochmal kurz die Tochter, die Gabriele. Ja. Okay, tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, du hast ja vielleicht eine tolle Mutter, du. Ja, das sage ich dir. Aber hallo, für 87 Jahre, die spricht ja wie ein junges Mädchen. Ja, ich etwa nicht. Ja, du natürlich auch. Du natürlich auch. Aber man kann euch gar nicht so richtig großartig auseinanderhalten. Hör mal, das verfolgt mich seit meiner Jugend. Dass die Leute das sagen? Ja. Ehrlich? Ja. Also auch vom Äußerlichen so? Wir haben alle Gesten gleich, alles. Und du glaubst nicht, also ich möchte nochmal auf das Urthema zurückkommen, weil mir das wirklich super wichtig war. Ich wollte meine Mutter immer überzeugen. Und seit 7 Jahren ist mein Vater tot. Mhm. Mein Gott, ich hätte gerade endlich gesagt. Oh, entschuldige. Nein, du hast es aber nicht gesagt. Genau. Mhm. Und da ist sie frei geworden und ich auch. Und ach so, durch den Vater war es alles ein bisschen konservativer und so. Ach, furchtbar. Furchtbar. Das heißt, du hattest auch nicht so ein tolles Verhältnis zu deinem Vater. Na, hör mal, wäre ich sonst zur Kifferin geworden? Naja, das kann man auch nicht unbedingt herleiten. Man nimmt nicht Drogen, wenn man nicht irgendein Problem hat. Ja, weil in der Tat. Letztlich ist es so, ja. Ne? Ist es denn für dich, du, wie gesagt, 57 Jahre alt, konsumierst du das so ab und an mal oder bist du da schon... Immer. Ja, wie immer, jeden Tag oder wie? Ja. Ehrlich, jeden Tag? Ja. Seit 30 Jahren? Nee, da hatte ich nicht immer das Geld zu. Mhm. Aber das ist dann aber auch eine Sucht, finde ich, wenn man das so oft... Natürlich ist das eine Sucht. Ja, selbstverständlich. Mhm. Ich habe meine Pausen gemacht. Mhm. Aber ich denke mal, das ist besser wie... Ich war in Indien damals, ich war in Pakistan, ich war in Nepal und ich konsumiere das so, dass ich mit dem Leben klarkomme, was da draußen passiert. Mhm. Gut, und aber ich ausflippe. Ja. Und ich habe keinen Bock auf Valium oder wie das heißt oder Diazepam. Die schönste Droge eigentlich, Gabriele, ist ja das pure Leben, ne? Ohne Alkohol. Ich sag, die schönste Droge ist ja eigentlich das pure Leben. Ohne irgendwelche Stoffe, ohne Alkohol. Ich kann es nicht genießen. Ja. Oder konnte es nie. Ja. So. Warum auch immer. Dein Verhältnis zu deiner Mama ist aber ein sehr gutes, immer gewesen. Und es hat sich in den letzten Jahren dann nur noch verengt und verdichtet noch. Ja, und heute hat es den Höhepunkt erreicht. Ich habe sie gerade schon gefragt, das heißt, ihr beiden werdet euch jetzt ab und zu mal treffen. Und wir werden ein bisschen kiffen. Und sowas machen dann, ja. Ja, weil das hat uns viel in die Vergangenheit gebracht, was wir nicht ausgesprochen haben. Ja, es hat sie geöffnet, was ja meine Überzeugung immer war, was Haschisch macht mit einem. Nämlich, das ist für mich die einzige erweiternde Droge. Ja, ich will das nicht so positiv. Alkohol macht ja. Also über die neuen Drogen weiß ich nicht Bescheid. Mhm. Aber ich möchte auch das Haschisch nicht zu sehr glorifizieren. Ich glaube, dass man das ist der nüchterne Mensch im klaren Geisteszustand. Ist das allerbeste überhaupt. Das Nirvana, Domian. Ja. Naja. Also, das wäre das Nirvana. Aber das eins möchte ich dir noch kurz sagen. Ja. Ich habe ja alle deine Bücher. Ja. Und ich frage mich, wenn ich das so ankotzt, die Einkaufstüten bis zur 4. Etage zu schleppen, ne, wo du einen Aufzug hast. Ja. Ne? Warum schleppst du die Einkaufstüten nicht in den Aufzug? Lauf alleine hoch. Das ist eine so pfiffige Idee. Die hat mir schon mal jemand gesagt und seitdem mache ich das in der Tat. Ah, ich stelle die Einkaufstüte in den Aufzug, drücke auf die Etage, wo ich hin will und sause dann durch das Treppenhaus nach oben. Toll, und du hast dann super Nachbarn, denke ich. Und klappt wunderbar, ganz genau. So, ihr beiden süßen Mädels, jetzt macht's euch noch schön. Ja. Und nochmal Kompliment an eine wirklich tolle Mutter. Danke. Und habt noch viele, viele Jahre und überhaupt ganz toll im Leben. Ja. Ihr beiden, macht's gut. Tschüss. Und alles Liebe für dich, Domian. Dankeschön. Tolle Fans von dir. Das ist sehr schön. Danke sehr. Auf Wiederhören. Tschüss. Carmen, 50 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Carmen. Hallo Domian. Hier hören wir Geschichten, was? 87 haben wir gefangen an zu kiffen. Ja, ja. Das ist ja was für Stefan Raab schon, ne? Ja, das ist Gott sei Dank eine leichte Droge. Ich komme jetzt mit einer schweren Droge. Ja, erzähl mal. Ja. Meine Tochter ist 22 Jahre und die ist hochgradig drogenabhängig. Heroin, Kokain. Und Domian, wir haben vor 2 Jahren schon mal wieder drüber geredet. Kannst du dich dran erinnern? Sag mal ein paar Stichworte. Ja, meine Tochter war in Holland, ich habe sie gesucht und habe sie auch gefunden. Ich weiß, das Stichwort Holland war es jetzt schon, ja. Ja, und dann haben wir nochmal telefoniert, da war meine Tochter dabei, da war sie im Methadon-Programm. Ich erinnere mich absolut, ja, absolut. Ja, und dann hattest du beim Hans Meiser auch meine Geschichte erwähnt. Ja, genau, so war es, in der Sendung bei ihm, da war ich zu Gast, ja. Ja, ja, und jetzt, sie war wohl im Methadon-Programm 2-mal schon und... immer wieder rückfällig geworden und 8-mal schon in der Entgiftung und es ging ihr damals so schlecht, ne? Ja. Und es ging ihr damals so schlecht. Ja, ja, ja, ja. Und dann, aber das zweite Mal, als sie im Methadon-Programm war, da ging es ihr gut. Und jetzt vor Weihnachten, und dann ist sie wieder aus der Entgiftung wieder abgehauen, die wollte vom Methadon auch runter, dann ist sie in der Entgiftung wieder abgehauen und jetzt vor Weihnachten hat sie sich wieder gemeldet, dann hat sie sich wieder ein halbes Jahr nicht gemeldet, war sie wieder ein halbes Jahr in Holland und ich saß hier wieder und habe nur am Anruf gewartet. Ich habe schon immer wieder gedacht, die sitzt irgendwo im Wald und ist aufgeschlitzt oder sonst dergleichen. Ne? Was machst du eine Hölle durch, Carmen? Ja, ich wirklich, also ich war schon in Psychiatrie 4 Wochen und Wo ist die Tochter im Moment heute? Ja, jetzt war sie vor Weihnachten, habe ich sie wieder aufgepäppelt und dann hat sie sich selber zur Entgiftung wieder gemeldet. Am 3. Januar kam sie zur Entgiftung, am 7. war sie schon wieder weg. Und hat sich seitdem nicht gemeldet. Und du weißt nicht, wo sie ist? Doch, jetzt gestern hat sie mich angerufen und hat dann gesagt, Mama, ich halte das Leben so nicht aus, ich möchte davon ab, aber ich kann nicht, das ist so schwer. Und darf ich wieder nach Hause kommen? Und jetzt ist die Frage an dich, Domian, was soll ich machen? Soll ich sie jetzt aufnehmen oder soll ich sie nicht aufnehmen? Ich habe sie immer aufgenommen und immer wieder rückfällig geworden. Und ich habe die Hölle hier zu Hause. Das kann man kann mit ihr nicht leben. Ich komme nicht an ihr ran. Ich glaube... Die verbrennt mir alles. Die schläft mit den Zigaretten ein. Ich kann sie nicht alleine lassen. Die ist wie ein Baby, muss ich sie bewachen. Ich glaube, wie du das jetzt gerade geschildert hast, und ich habe ja den langen Verlauf eurer Geschichte auch noch im Kopf, was du mir damals erzählt hast. Es ist bei ihr ja auch gar nicht mit einem Entzugsprogramm getan. Nein, ich glaube, sie hat einen Therapieplatz gehabt, den hat sie ja auch abgesagt, hat sie auch nicht vollgenommen. Ich glaube, das Mädel gehörte in eine psychosomatische Klinik. Ja, das geht aber nicht. Ich habe versucht, die Volljährigkeit wieder, wie heißt das jetzt nochmal schnell? Rückgängig zu machen, nur dass du die Vormundschaft bekommst. Ja, habe ich versucht beim Richter, habe ich aber nicht gekriegt. Dann wollte der Richter mir eine Psychologin hierher schicken und dieses Gutachten von dieser Psychologin wäre maßgebend gewesen. Hätten wir vielleicht eine Chance gehabt, aber als sie gehört hat, die Psychologin kommt nach Hause, war sie weg. Das heißt, wenn du ihr jetzt sagen würdest, pass mal auf, Mädchen, wie heißt sie? Brauchst du doch nicht sagen, ist egal. Also, ja, also ich mache für dich alles. Aber wir kriegen das gemeinsam so nicht hin. Ich möchte, dass du endlich. Ich rede gegen die Wand. Du redest gegen die Wand. Und wenn du sagst, ich nehme dich jetzt nicht auf, dann hast du Sorge, dass sie weiter abdriftet und vielleicht stirbt irgendwann. Die Angst habe ich. Und deshalb frage ich jetzt, was ich machen soll. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe jetzt zwar gestern gesagt, ich habe dir gesagt, wenn du jetzt zur Entgiftung gehst und du schaffst das nicht, nehme ich dich nicht auf, dann hast du die letzte auch noch verloren. Das habe ich ihr gestern gesagt. Ich habe dir das gesagt und dabei bleibe ich. Dann hat sie nochmal angerufen und hat gesagt, sie will mich in 2 Stunden anrufen. Die 2 Stunden, da warte ich heute noch drauf. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Soll ich sie aufnehmen, soll ich nicht? Aber es ist für mich eine Hölle. Ich kann nicht mehr arbeiten gehen, ich habe einen neuen Lebenspartner. Aber es ist für dich wahrscheinlich beides die Hölle, ne? Wenn du es nicht machst, dann machst du dir Vorwürfe. Und wenn du es machst, ist es für dich die Hölle, weil du letztendlich nichts ausrichten kannst an ihrem Drama. Ich stehe vor einem Rätsel. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin fix und fertig. Aber auf, Carmen, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Wir rufen dich, das heißt, wir beide. Meine Psychologin und ich, wir rufen dich gleich nach der Sendung mal kurz an. Ja, damit wir noch ein bisschen in Ruhe reden können. Das ist jetzt alles so husch-husch hier. Ja? Okay. Bis gleich. Ich bedanke mich. Okay, tschüss. In der Technik war heute noch Kerstin Klinger. Morgen haben wir eine feste Themennacht und da heißt unser Thema Mein größter Irrtum. Was war euer größter Irrtum bisher in eurem Leben? Ich wünsche euch eine gute Nacht. Morgen 1 Uhr, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Bis morgen. Ciao.